Mit dem letzten Ton des Zeitzeichens der Deutschen Bundespost war es 19 Uhr. Hier ist RIA aus Berlin, eine freie Stimme der freien Welt. Guten Abend, verehrte Hörer, wir bringen Ihnen Nachrichten. Der amerikanische Astronaut Cernan hat heute Nachmittag für über 2 Stunden die um die Erde kreisende Kapsel Gemini 9 verlassen und sich frei im Weltraum bewegt. Er war damit nach dem sowjetischen Kosmonauten Leonov und dem amerikanischen Astronauten White der 3. Mensch, der ein solches Experiment erfolgreich absolvierte. Cernan beendete seine Aufgabe vor rund 1 Stunde. Er hatte sich insgesamt 125 Minuten außerhalb der Kapsel aufgehalten. Cernan verließ das Raumschiff kurz nach 16 Uhr. Die Kapsel befand sich zu diesem Zeitpunkt auf einer Kreisbahn in 280 Kilometern Entfernung von der Erde. Sie bewegte sich mit einer Geschwindigkeit von 28.000 Kilometern in der Stunde. Gemini 9 flog auf der 31. Erdumkreisung über den Pazifik. Schon kurz nach dem Ausstieg berichtete Cernan, dass er auf der Erde die Stadt Los Angeles und den Luftwaffenstützpunkt Edwards in Kalifornien erkennen konnte. Während der ersten Phase seines Aufenthaltes im Weltraum war Cernan mit einem 7,5 Meter langen Versorgungskabel mit der Kapsel verbunden. Er brachte unter anderem eine Filmkamera an der Außenseite von Gemini 9 an, die seine Bewegungen im Bild festhalten sollte. Cernan berichtete seinen in dem Raumschiff verbliebenen Kollegen Stafford durch Funk ständig über seine Beobachtungen. Cernan bezeichnete das Gefühl, sich frei im Weltraum zu bewegen, als fantastisch. Mit der Dauer des Aufenthaltes außerhalb der Kapsel normalisierte sich nach Angaben der Ärzte im Raumflugzentrum die Herztätigkeit Cernans wieder, nachdem sich zuerst sein Pulsschlag auf 155 erhöht hatte. Im zweiten Teil des Experiments sollte der Astronaut ein neues, rund 75 Kilogramm schweres tornisterähnliches Gerät erproben, das über Steuerdüsen sowie über die erforderlichen Treibstoff- und Sauerstoffvorräte verfügt. Dieser Versuch wurde jedoch wegen gewisser technischer Schwierigkeiten abgesagt. Als Gründe wurden eine Verschlechterung der Sprechverbindung zwischen Cernan und Stafford, das Beschlagen des Sichtglases in der Schutzhaube Cernans und Komplikationen in der Bedienung der Kommandohebel des neuen Gerätes angegeben. Der Astronaut wurde daraufhin angewiesen, in die Kapsel zurückzukehren. Während seines Aufenthaltes im Weltraum hatte Gemini 9 die Erde einmal umrundet. Cernan hatte einen neuen Rekord aufgestellt. Der sowjetische Kosmonaut Leonov, der im März vergangenen Jahres einen ähnlichen Versuch unternahm, hatte sein Raumschiff nur für 10 Minuten verlassen. Der Amerikaner White befand sich im Juni 1965 insgesamt 21 Minuten außerhalb seiner Kapsel. Stafford und Cernan haben bereits heute Vormittag von der Flugleitung des Gemini-Projektes die Genehmigung erhalten, ihren Flug wie vorgesehen bis morgen Nachmittag fortzusetzen und 46 Erdumkreisungen zu vollenden.